Was den Filmemachern auffiel, war, dass die Menschen sich anscheinend mit ihrer Situation abgefunden hatten, dass sie keine Hoffnung hatten und meinten, sie könnten selber nichts daran ändern. Man kann sich nicht gegen eine Macht wie die Gemeinde Wien stellen, nicht? Das sehen Sie ein. Viele wollten gar nicht darüber sprechen und schon gar nicht vor einer Fernsehkamera. Eine Hausbesorgerin hatte Angst, gekündigt zu werden, wenn sie ein Fernsehteam in ihrem Hof filmen lassen würde. Doch die Fernsehleute blieben hartnäckig. Und mit der Zeit gewöhnte man sich an sie und begann ihnen zu vertrauen. 600 Menschen lebten in den Häusern des Planquadrats. 70 davon waren weniger als 15 Jahre alt. 250 waren über 60 Jahre alt. Zwischen Jung und Alt bestand schon längst eine Mauer, die unüberwindlich schien. In dem Bereich gleich nach dem Eingang aus der Margaretenstraße, der damals noch kein Tor hatte, gab es einen kleinen Park. Den Jungen gab er nicht genug Betätigungsmöglichkeiten. Und den Alten bot er keinen Platz zum Ausruhen und Entspannen. Das ist ja unmöglich. Ja, das ist ja ganz unmöglich. Die Buben kommen mit die Räder da rein und fahren wir die Narischen. Ja, da kommen lauter Raudi her, von den umliegenden Häusern alle. Ja. Es hat ja geheißen, der Park wird für die älteren Leute hergerichtet. Ja. Aber es ist nichts gemacht worden. Da kann ja gar niemand da sitzen. Vorne haben sie ja die Gestreicher sogar hingemacht. Waren sie schon drüben schauen? Nun haben sie die Service die Wand angeschaut, die haben die Buben alle herausgerissen. Und man darf auch gar nichts sagen, die Buben. Die sind derart gemein, die standen gleich dicht die Nieder, drei Geheimräte und lauter solche Sachen. Ne? Ich war da schon auf der Bezirksverstehung und alles und hat nichts genützt. Und wie oft haben wir schon die Funkstreife geholt? Das ist furchtbar. Und dann tun sie einem gleich so beschimpfen. Aber wie? Das sind ja lauter Raudi, das sind ja keine Buben. Schauen sich die Bänke drin an, wie die ausschauen. Die haben sie alle zertrieben. Um mit den Bewohnern und Bewohnerinnen in möglichst engen Kontakt zu kommen, mietete das Filmteam eine leere Wohnung in einem der vom Abbruch bedrohten Häuser und richtete sie notdürftig her. Mit einem Schneidetisch und anderen technischen Einrichtungen versehen, wurde diese Wohnung zum ORF-Studio Planquadrat. Der Film sollte direkt unter den Leuten fertiggestellt werden, von denen er handelte. Mit der Zeit kamen immer mehr Besucher in den Schneideraum und ihre Gesichtspunkte flossen in den Film ein. Doch noch waren die Menschen nicht bereit, selbst tätig zu werden, um ihre Lage zu verbessern. Das Filmteam freundete sich mit einer Pfadfindergruppe an, die im Keller eines der Häuser ihr Heimlokal hatte. Es stellte ihnen eine Videokamera zur Verfügung und bat sie, Filme über ihr Wohnviertel zu drehen. Also was würden Sie, wenn zum Beispiel ein großer Platz frei wäre? Es ist doch ein großer Platz frei, der dann nur durch Mauern und Zäune getrennt ist, ja. Also von den Einzelnen. Was würden Sie sich hinwünschen in diesem Nur für Viertel? Euch einen schönen Platz, Spielplatz. Einen schönen Spielplatz. Ja, selbstverständlich. Dürfen da Kinder herinnen spielen in diesem Hof? Nein, dürfen nicht spielen. Und für die alten Leute können wir auch eine Grünfläche, die sind ja auch froh, wenn es wo sitzen können oder was. In den Häusern sind verschiedene Höfe, die noch durch Zäune und Mauern getrennt sind. Wenn man diese niederreißen würde, aufmachen, wäre ja. ein Platz zum frei Durchgehen großer. Oder Bänke aufstellen, nicht? Oder ja, was noch? Ja, oder was man überhaupt machen könnte, ob man das verbauen soll oder nein, was man nein, was nein, machen nicht kann. Nicht verbauen. Bäume, Blumen, Gärten, Bänke. Und für was mehr? Für jugendliche Leute oder ja, mehr für Eltern? Junge und für Alte. Getrennt. Über 4 Stunden Material der Kinder wurden bei einer öffentlichen Vorführung gezeigt. Der Bürgermeister war eingeladen, die besten Filme auszuzeichnen. Er kam zwar nicht, doch schickte er immerhin einen Vertreter. Die Aktion Planquadrat wurde Gesprächsthema im ganzen Bezirk. Die nächste Aktion hieß Diagonale. Die Pfadfindergruppe rüstete sich mit Farbe und Pinseln aus und zog einen weißen Strich quer durch alle 34 Höfe über Mauern und Zäune hinweg. Machen wir eine Pause und sehen uns den Filmausschnitt an.